Kapitel 5, Übung A5. Wie spät ist es? Hören und wiederholen Sie die Uhrzeit. Es ist um 1. Es ist 1 Uhr. Es ist 13 Uhr. Es ist 2:30. Es ist 14:30. Es ist 4:45. Es ist 17:15. Es ist 7:15. Es ist 18:45. Es ist 4:10. Es ist 16:10. Es ist 9:05. Es ist 20:55.